die heißt Berlin. Berlin, Berlin, Berlin, Berlin. Berlin, Berlin, Berlin, Berlin. Berlin, Berlin, Berlin, Berlin. Berlin, Berlin, Berlin, Berlin. Wer hat die Urne? Ich würde nicht ficken. Aber deine Hauptstadt, die heißt Berlin. Berlin, Berlin, Berlin, Berlin. Berlin, Berlin, Berlin, Berlin. Berlin, Berlin, Berlin. Berlin, Berlin, Berlin, Berlin. Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin. Okay, das war Berlin.